Nehmen Sie bitte Platz, Herr Inspektor. Danke, Herr Rechtsanwalt. Meine Sekretärin ist sehr neugierig. Sie wollte unbedingt wissen, warum Sie zu mir kommen. Ich habe ihr gesagt, es handle sich wahrscheinlich um eine alte Parksünde, die ich vergessen habe zu bezahlen. Leider nein, Herr Rechtsanwalt. Die Angelegenheit, die mich zu Ihnen führt, ist ernsthafter als eine einfache Übertretung der Straßenverkehrsordnung. Daran zweifle ich nicht. Trotzdem wäre ich Ihnen dankbar, wenn Sie dem jungen Mädchen Ihren Glauben ließen. Wir Provinzanwälte erregen nicht gerne irgendwelches Aufsehen. Und der wirkliche Grund Ihres Besuches geht meine Angestellte nichts an. Es handelt sich um Michelle. Vermute ich richtig? So ist es. Was für eine Dummheit hat er jetzt wieder angestellt? Wenn Sie sich extra zu mir bemühen, muss es schwerwiegend sein. Es handelt sich nicht um eine Dummheit, es ist viel ernster. Hat man ihn eingesperrt? Nein. Was dann? Ist ihm etwas zugestoßen? Ja. Ist er verletzt? Oder wollen Sie etwas sagen? Es tut mir aufrichtig leid, Herr Rechtsanwalt. Ihr Sohn ist ermordet worden. Ermordet? Michelle? Mein Gott. Das ist ja grauenvoll. Was ist passiert? Er wurde mit 3 Pistolenschüssen niedergestreckt. Die Mordwaffe lag neben dem Toten. Das ist entsetzlich. Wann? Nach Ansicht des Gerichtsarztes ist der Mord letzten Samstag zwischen 6 und 8 Uhr abends begangen worden. Am Samstagabend? Letzte Woche? Ja, das Verbrechen ist erst gestern entdeckt worden. Ein Kommilitone Ihres Sohnes hatte sich gewundert, ihn schon mehrere Tage nicht gesehen zu haben. Er wollte einmal nachfragen und ging zu ihm in seine Studentenbude. Die Tür war nicht abgeschlossen. Er trat ein und... Furchtbar. Haben Sie Verdachtsmomente, eine Spur? Soviel ich weiß, hat sich noch nichts gezeigt. Die Untersuchung wurde von der zuständigen Kriminalabteilung in Paris eingeleitet und die Informationen, die meine Kollegen mir telefonisch durchgeben, sind recht spärlich. Meine Tätigkeit beruht auf einem Rechtshilfeersuchen. Monsieur Bouet, Untersuchungsrichter am Schwurgericht im Departement Seine, hat es an uns gerichtet. Bitte, hier. Bei den Eltern des Opfers alle Auskünfte einzuholen, die geeignet sind, die Untersuchungsarbeit zu fördern. Danke. Bitte. Ja. Was kann ich Ihnen schon sagen? Michelle lebt seit 5 Jahren in Paris. Er studiert dort Jura. Aber all das wissen Sie sicher. Vielleicht könnten Sie uns Angaben über seinen Umgang machen, über die Leute, mit denen er verkehrt. Nicht eine... Leider. Er wird Ihnen doch von seinen Freunden, von seinen Studienkollegen erzählt haben. Ich habe Michelle seit 3 Jahren nicht mehr gesehen, Herr Inspektor. Seit 3 Jahren? Ja. Der Bericht Ihrer Pariser Kollegen mag summarisch sein, aber was vor 3 Jahren passiert ist, dürfte trotzdem darin stehen. Stimmt, Ihr Sohn ist damals verhaftet worden. Aufgrund der Betrugsanzeige eines Kaufmanns aus dem Quartier Latin. 48 Stunden später wurde die Klage zurückgezogen und Michelle wieder freigelassen. Ich hatte den Mann abgefunden. Ja, das ändert nichts am Kern des Problems. Für mich zumindest nicht. War dies der Anlass dafür, dass Sie Ihren Sohn... nicht mehr gesehen haben? Es war nicht das erste Mal, dass Michelle mit dem Gesetz in Konflikt kam. Schon als er bei uns lebte, konnte ich 2, 3 kleine, nicht ganz saubere Geschichten mit Erfolg aus der Welt schaffen. Aber seitdem er in Paris wohnt, hatte ich keine Möglichkeit mehr, auf ihn aufzupassen. So glaubte ich wenigstens. Ja, jetzt erst wird mir klar, dass ich ihn gewissermaßen im Stich gelassen habe. Ja, aber wer kann es getan haben? Wer kann ihn erschossen haben? Das herauszubekommen ist das Ziel der eingeleiteten Untersuchung. Sie sagten doch, die Pistole lag noch neben ihm, nicht wahr? Ja, aber der Mörder hat alle Fingerabdrücke beseitigt. Und vielleicht lässt sich der Besitzer der Waffe trotzdem ermitteln. Sie gehört ihrem Sohn. Michelle besaß eine Waffe? Nach Aussage seiner Kommilitonen war er sogar sehr stolz darauf. Er trug die Pistole immer bei sich und versäumte keine Gelegenheit, sie zu zeigen. Armer Junge. Versorgten Sie ihn eigentlich mit Geld? Geld? Warum fragen Sie mich danach? Na, er verfügte über gewisse Einkünfte. Nicht sehr hohe, aber regelmäßige Beträge. Er zahlte termingemäß seine Miete und er hatte sich auch noch vor ein paar Monaten ein gebrauchten Wagen gekauft. Es wäre doch interessant zu erfahren, woher diese Einkünfte stammten. Leider weiß ich darüber nicht mehr als Sie, Inspektor. Zu Anfang, als er nach Paris gezogen war, ließ ich ihm sein Studiengeld, den Lebensunterhalt und ein bisschen Taschengeld zukommen. Aber seit 3 Jahren war das vorbei. Ich schickte ihm nichts mehr. Ja, wenn Sie wüssten, wie leid es mir tut, dass ich Ihnen nicht weiter nützlich sein kann, Inspektor. Ja, das bedauere ich auch. Aber vielleicht haben wir den Anfang einer Spur. Kommissar Legrand, der die Untersuchung leitet, hat ein Suchtelegramm nach einem gewissen Meligny in Umlauf gesetzt. Meligny? Wer ist das? Ein Vorbestrafter, der gerade 3 Monate Gefängnis hinter sich gebracht hat. Sie waren sehr befreundet, die beiden. Was veranlasst Sie zu glauben, dieser Meligny hätte Michel erschossen? Ein Studienfreund hatte ihren Sohn eingeladen, über das Wochenende mit ihm aufs Land zu fahren, zu seinen Eltern. Am Freitag hat aber ihr Sohn sich entschuldigt, mit der Begründung, er erwartet tags darauf Besuch, jemanden, den er längere Zeit nicht gesehen hätte, wie er sich genau ausdrückte. Und gerade an diesem Freitag ist Meligny entlassen worden, einen Tag vor dem Drama. Am Samstag ist er in Paris bei ihrem Sohn gesehen worden. Danach nicht mehr. Er ist verschwunden. Ja, unter diesen Umständen natürlich. Ist Ihnen bekannt, ob Ihr Sohn mit Personen aus Ihrer Umgebung in Verbindung geblieben ist? Grundsätzlich nicht, aber ich glaube, ich habe mehrmals den Eindruck gehabt, dass meine Frau an Michel schrieb, ohne es mir zu sagen, und dass er ihr antwortete. Aber ich bin nicht sicher. Herr Rechtsanwalt, es wäre wünschenswert, wenn ich mich ein paar Minuten mit Madame Jasseron unterhalten könnte. Inwiefern könnte Ihnen das weiterhelfen? Wenn Ihre Frau, wie Sie glauben, mit Ihrem Sohn korrespondiert hat? Aber ich habe den Eindruck, Sie kennen Michels Umgang besser als irgendwer. Sie haben mir doch selbst diesen Meligny genannt, den Sie in Verdacht haben. Eben. Ich möchte gern wissen, ob er von diesem Menschen gesprochen hat und was er über ihn gesagt hat. Hören Sie, Inspektor. Trotz allem, was geschehen ist, blieb meine Frau Michel sehr zugetan. Und sein Tod, das wird ein sehr schwerer Schlag für sie sein. Es wäre mir lieber... Ich verstehe Ihre Gefühle, Herr Rechtsanwalt, aber ich für meinen Teil, ich muss so schnell wie möglich meinen Bericht nach Paris schicken. Ja, Sie haben recht. Das Interesse der Justiz muss jeder anderen Erwägung vorgehen. Lassen Sie mir nur ein wenig Zeit. Ich gehe gleich nach Hause und ich werde es ihr sagen. Darf ich am frühen Nachmittag zu Ihnen kommen? Ja, bitte. Gegen 3 Uhr? Danke, Herr Rechtsanwalt. Herr Inspektor, ich möchte Sie um einen Gefallen bitten. Wir wohnen in einer sehr kleinen Stadt. Da ist die Ankunft eines Kriminalbeamten immer ein Ereignis. Ich bin seit über 20 Jahren bei der Polizei. Ich bin daran gewöhnt, dass man mich als ein Kuriosum betrachtet. Man wird versuchen herauszubekommen, warum Sie hier sind. Man wird Ihnen Fragen stellen. Ich weiß noch nicht, wie ich Michels Tod erklären soll. In der Provinz sehen viele Leute ihren Notar als eine Art Beichtvater an. Sein Privatleben und das einer Familie muss untadelig sein. Ich verstehe, niemand hat irgendeine Ahnung, nicht wahr? Nein. Niemand weiß, dass Michel ein Strafregister hatte. Ich habe alles getan, damit seine Seitensprünge geheim bleiben. Bis heute ist es mir gelungen. Sie können sich auf meine Verschwiegenheit verlassen, Herr Rechtsanwalt. Danke, Herr Inspektor. Wie ist er? Der Inspektor? Oh, nichts gegen ihn zu sagen. Ist ein Mann mittleren Alters. Ganz nett. Wovon habt ihr gesprochen? Ich habe seine Fragen beantwortet. Hast du ihm erzählt von deiner Fahrt? Das war nicht nötig. Weiß der Himmel, was er sich da zusammengereimt hätte. Hier, dein Tee. Danke. Ich hätte nicht zulassen dürfen, dass er herkommt. Das wird zu schwer für dich sein. Weißt du, nach all dem, was passiert ist... Oh, Liebling. Oh, André. André, du weißt ja gar nicht. Oh, Marthe, ich weiß nein, es. Nein. Für dich ist es etwas anderes. Michel war mein Sohn. Michel. Mein kleiner Junge. Versuch doch, dich zu fassen, Liebling. Du hast so viel Mut gehabt bis jetzt. Ich möchte ihn sehen, André. Warum fahren wir denn nicht hin? Ich sagte dir schon, ich habe viel Arbeit heute Nachmittag. Ich verspreche dir, dass wir morgen früh so früh wie möglich fahren werden. Das ist dein Inspektor, nehme ich an. Ich kann ihn so nicht empfangen. Ich gehe mich ein bisschen zurecht machen. Ja, bitte. Guten Tag, Herr Rechtsanwalt. Guten Tag. Nehmen Sie Platz, Herr Inspektor. Danke. Meine Frau wird gleich da sein. Ist sie nicht zu sehr? Doch. Sehr. Sie versucht es nicht zu zeigen, aber ich habe ihr von unserer Unterhaltung erzählt. Ich hatte mich nicht getäuscht. Sie hat in der ganzen Zeit regelmäßig mit Michelle Briefe ausgetauscht. Ja, Inspektor. Sie werden entschuldigen müssen, eine wichtige Verabredung. Ich konnte sie nicht verschieben. Ich werde es so kurz wie möglich machen, Herr Rechtsanwalt. Guten Tag, Monsieur. Guten Tag, Madame. Darf ich mir erlauben, Ihnen mein Beileid auszusprechen? Danke, behalten Sie doch Platz. Danke, Madame. Mein Mann hat mir gesagt, dass Sie sich für Michels Briefe interessieren. Ja, ich weiß. Ich wüsste gerne, worüber er sich mit Ihnen unterhalten hat. Er erzählte mir, was er machte. Er sprach über sein Studium, seine Ausflüge, über alles, was einen Sohn bewegen kann, seiner Mutter zu berichten. Haben Sie die Briefe aufgehoben? Selbstverständlich. Sie werden mich wahrscheinlich für sehr aufdringlich halten, Madame, aber darf ich Sie bitten, mir die Briefe anzuvertrauen? Nein. Unmöglich, Inspektor. Sie können von meiner Frau nicht verlangen, sich davon zu trennen. Zu trennen? Ich meine, wenn es wenigstens möglich wäre, dass ich sie einsehen kann, die Briefe. Vielleicht können Sie mich ermächtigen, sie hier jetzt gleich zu lesen. Ich glaube, das würde genügen. Ich fürchte, wir können es nicht. Der Inspektor hat recht, André. Wenn die Briefe dazu beitragen können, herauszufinden, wer Michelle... Ich werde sie Ihnen geben. Hier sind sie, Monsieur. Danke, Madame. Ich muss jetzt gehen, Martha. Ich bin um 3:30 bei Castillon verabredet. Natürlich. Geh nur. Vergiss nicht, deinen Mantel anzuziehen. Es ist kalt. Ach, es ist mir nicht angenehm, dich allein zu lassen. Das macht nichts. Sei ganz ruhig. Nimmst du den Wagen? Wie spät ist es? Ja, es ist besser, sonst komme ich zu spät. Bis nachher. Auf Wiedersehen, Herr Inspektor. Auf Wiedersehen, Herr Rechtsanwalt. Möchten Sie eine Tasse Tee? Verzeihung, Tee? Nein, danke. Haben Sie noch andere Briefe, Madame? Nein, das sind sie alle. Michelle war nicht sehr schreibfreudig. Tja, das sehe ich. Er hat Ihnen sehr gefehlt. Ja, sehr, Monsieur. Haben Sie ihn auch seit 3 Jahren nicht mehr gesehen? Nein, ich habe ihn eigentlich nicht wiedergesehen. Eigentlich nicht? Was verstehen Sie darunter? Er war hier im September, aber er blieb nur so kurze Zeit. Das zählte nicht. Ihr Gatte hat mir von diesem Besuch nichts erzählt. Warum war denn Ihr Sohn gekommen? Er hätte kurz vorher ein Examen bestehen sollen und war durchgefallen. Ich habe versucht, ihn zu trösten, ihm wieder Mut und Vertrauen zu geben. Und dann? Mein Mann kam nach Hause. Ich ließ die beiden allein. Sie sollten ruhig miteinander sprechen können. Doch ich glaube, sie haben sich zerstritten. Michelle fuhr sehr schnell wieder ab, ohne sich bei mir zu verabschieden. Seitdem habe ich ihn nicht mehr gesehen. Hier sind die Briefe zurück, Madame. Ich fürchte, ich habe Sie umsonst belästigt. Ihr Sohn hat mehrmals den Empfang eines Schecks bestätigt. Ja, ja, ich schickte ihm von Zeit zu Zeit etwas Geld. Ich tat es, so lächerlich es sich anhört, aber ich tat es hinter dem Rücken meines Mannes. Er wünschte nicht, dass ich... André, du? Wie du siehst. Ich denke, du bist bei Castillon. Ich habe mich entschlossen, nicht hinzugehen. Ich rufe an und verlege die Verabredung. Ich dachte nicht, Sie hier noch anzutreffen, Inspektor. Ich war im Begriff zu gehen. Madame Jasseron hat einen Irrtum richtiggestellt, den Sie heute Vormittag begangen haben, Herr Rechtsanwalt. Was wollen Sie damit sagen? Sie haben mir erklärt, Ihren Sohn seit 3 Jahren nicht mehr gesehen zu haben. Er ist aber im September hier gewesen, vor 4 Monaten. Das hängt ganz davon ab, welchen Sinn man den Worten unterlegt, Inspektor. Ich habe Michelle im September gesehen, ganz richtig. Aber unsere Beziehungen sind durch diese kurze Unterhaltung nicht wiederhergestellt worden. Diese kurze Unterhaltung, die mit einem Streit endete. Auch das ist eine Frage der Auslegung. Michelle hatte die Absicht, sein Studium aufzugeben. Er bat mich um meine Hilfe. hier in der Gegend einen Posten für ihn zu finden. Ich habe abgelehnt. Kurz und bündig. Gebe ich zu. Vielleicht war ich sogar etwas laut. Aber der Ausdruck Streit erscheint mir sehr übertrieben. Ich verstehe. Ich habe Ihnen heute Morgen von dem mysteriösen Besuch erzählt, den Ihr Sohn erwartete. Er war nach seinen eigenen Worten mit jemandem verabredet, den er seit langem nicht gesehen hatte. Das hat er gesagt? Ja, Madame, das scheint Sie zu wundern. Mich? Oh nein, durchaus nicht. Wissen Sie nicht, um wen es sich handelt? Wie soll ich das wissen? Das ist doch lächerlich. Ich wundere mich, dass meine Frage Sie so aufregt, Madame. Mich? Hören Sie. Ich kann es Ihnen erklären, Inspektor. André! Als Sie heute Vormittag in mein Büro kamen, war ich etwas durcheinander und da vergaß ich Ihnen zu erzählen, na, noch eine Lücke, werden Sie sich sagen. Bitte sprechen Sie, Herr Rechtsanwalt. Ja. Ich wollte Michel am Samstag besuchen. Sie waren in Paris? Ja, seit Freitagabend, um bei einem meiner Pariser Kollegen eine Urkunde zu unterzeichnen. Die Besprechungen zogen sich länger hin, als ich dachte, und so bin ich erst Sonntagvormittag wieder hier gewesen. Sie waren also in Paris und wollten Ihren Sohn besuchen. Hatten Sie sich mit ihm verabredet? Nicht genau. Ich habe ihm ein paar Zeilen geschickt und ihm mitgeteilt, dass ich nachmittags bei ihm vorbeikäme, aber ich hatte die Zeit nicht festgelegt. Sind Sie hingegangen? Gleich nach der Unterzeichnung des Vertrages, gegen 7 Uhr abends. Er war nicht da. Ich dachte, er wolle mich nicht sehen und bin unverzüglich wieder weggegangen. Es ist da etwas, was ich nicht verstehe. Sie hatten sich mit Ihrem Sohn überworfen. Noch vor 4 Monaten haben Sie, spielen wir nicht mit Worten, haben Sie ihn vor die Tür gesetzt. Welche Erklärung haben Sie für Ihren plötzlichen Wunsch, ihn wiederzusehen? Oh, ist ganz einfach. Michel war nach Paris zurückgegangen und hatte sein Studium wieder aufgenommen. Kurzum, er war auf dem rechten Wege. Ist das ein ausreichender Grund? Ich bin ein alter Mann, Herr Inspektor. Die Trennung ging mir sehr nahe. Ich suchte nach einer Gelegenheit, ihr ein Ende zu machen. Ich weiß nicht, ob Sie mich verstehen können. Ich versuche es, Herr Rechtsanwalt, ich versuche es. Aber ich gestehe, ich... Wir sind seit 22 Jahren verheiratet, Monsieur. Seit 22 Jahren hat mein Mann mir alles gegeben, was eine Frau sich nur wünschen kann. Er hat mich glücklich gemacht. Mart. Lass mich aussprechen, André. Ich glaube, der Inspektor wird mich verstehen, wenn ich ihm erkläre, was Michels Weggang für uns bedeutet hat. Ich habe gelitten, Monsieur. Ich habe sehr gelitten. Monatelang. Mein Mann konnte es nicht länger mit ansehen. Und aus diesem Grunde hat er die Versöhnung gewünscht. Er wollte mir die Freude machen, ihn wiederzubekommen, meinen Jungen. Sagten Sie nicht, dass Sie seit 22 Jahren verheiratet sind? Ja. Ihr Sohn war 24. Er ist also vor Ihrer Heirat geboren. Richtig. Unsere Heirat verzögerte sich durch gewisse Umstände. Durch was für Umstände? Diese Frage hat mit Michels Tod nichts zu tun. Sie ist für Ihre Untersuchung völlig bedeutungslos. Sie wissen genauso gut wie ich, Herr Rechtsanwalt, dass in einem Kriminalfall jede Kleinigkeit von Bedeutung sein kann. Diese ganz gewiss nicht. Ich bestehe darauf. Nein! Aber André, warum es nicht sagen? Weil es die Polizei nichts angeht. Mein Mann ist nicht der Vater von Michel. Mart! Er hieß doch aber Jasseron, wie Sie, Herr Rechtsanwalt. Ja, er hat das Kind adoptiert. Wir haben uns einige Monate nach unserer Heirat hier niedergelassen und niemand hat je erfahren, dass Michel nicht sein Kind war. Ich erkläre Ihnen noch einmal, mein Mann hat alles für mich getan. Ich verstehe, was Sie sagen wollen, Madame, und ich danke Ihnen für Ihre Offenheit. Damit dürfte Ihre Neugier befriedigt sein, Inspektor. Und jetzt bitte ich Sie, uns zu verlassen. Sie haben genug Unheil angerichtet. Das genügt. Ich bedauere es als allererster. Natürlich werde ich in meinem Bericht erwähnen müssen, dass Michel nicht mein Sohn war. Ich möchte Sie darum bitten. Desgleichen bitte ich Sie, melden Sie Ihren Kollegen von der Kriminalabteilung, dass ich morgen früh in Paris bin. Ich werde mich dort zur Verfügung halten. Ich werde es nicht versäumen. Ich habe ohne dies die Absicht, noch einmal zum Hotel Lagarde zu gehen, um von dort aus meinen Bericht telefonisch durchzugeben. Mein Zug nach Lille geht erst um 6.29 Uhr. Auf Wiedersehen, Herr Rechtsanwalt. Madame? Auf Wiedersehen. Warum hast du ihm gesagt, dass du am Samstag in Paris warst? Warum sollte ich es nicht tun? Heute Morgen hast du ihm nichts davon gesagt. Heute Morgen war es etwas anderes. Ich habe nachgedacht inzwischen und sehe keinen Anlass, der Polizei etwas zu verheimlichen. Das war falsch von dir. Er bekommt es fertig und glaubt... Dass ich Michel erschossen habe? André! Momentan ist ihm der Gedanke gar nicht so fern. Aber das darf doch nicht sein. Man kann doch nicht zulassen, dass er sowas denkt. Man muss ihn daran hindern. Was, ihn hindern, seinen Bericht durchzugeben? Natürlich nicht. Was dann? Ihn hindern, Vermutungen anzustellen, Theorien zu entwerfen? Dazu braucht er unsere Genehmigung nicht. Oh, mein Gott. Beruhige dich. Er wird sich blindlings hineinsteigern, um seine Kollegen in Paris zu beeindrucken. Das tun sie alle. Aber die Leute von der Kriminalabteilung sind nicht auf den Kopf gefallen. Sie werden durchschauen, wie lächerlich seine Hypothese ist. Und wie gehässig. Glaubst du? Ich bin überzeugt davon. Wusstest du, dass er so reagieren würde? Ich habe es mir gedacht. Warum bist du zurückgekommen, anstatt zu Castillon zu gehen? Ach, ich wollte dich nicht allein lassen mit dem Beamten. Aber deine Verabredung... Ach Gott, deine alte Pachtgeldsache, die sie seit Jahren hinzieht, die hat auch noch ein paar Tage länger Zeit. Du sagst nicht die Wahrheit, André. Ich? Wie kommst du darauf? Vorhin, als du hier fortgingst, hast du den Wagen aus der Garage genommen. Und darum bist du so schnell zurückgekommen, nicht wahr? Ja, Macht. Wie hast du es erraten? Ich habe den Wagen seit voriger Woche nicht benutzt. Übers Wochenende ist er aber 500 Kilometer gefahren, während ich nicht hier war. Darum bist du nicht zu Castillon gegangen. Du bist lieber zurückgekommen und hast dem Inspektor gesagt, du wärst am Samstag in Paris gewesen. Er hätte es letzten Endes doch herausbekommen. Aber er sollte es gleich erfahren, bevor er mir zu viele Fragen stellt. Und du hast ihn in dem Glauben gelassen, dass du hast dich nicht einmal verteidigt. Du hast ihm nicht einmal gesagt, dass du mit dem Zug hingefahren warst. Danke, André. Ich will nicht, dass du in all das hineingezogen wirst. Oh, André. Hast du ihn gesehen? Ja. Warum bist du hingegangen? Ich habe ihn gebeten, fortzugehen. Ich wollte nicht, dass er da ist, wenn du kommst. Ich wollte nicht, dass du ihn triffst. Du wolltest nicht? Ich verstehe nicht. Michel hätte nie an deine Bereitschaft geglaubt, ihm zu verzeihen. Er war überzeugt, dass du ihn verabscheust. Aber ich hätte ihm doch erklären können. Er hat dich gar nicht angehört. Oh, ich kannte ihn gut. Wie nett er sein konnte, wenn er wollte. Andererseits aber konnte er auch genauso boshaft sein. Aber das ist doch alles kein Grund. Doch. Doch. Er wäre bestimmt jähzornig, aggressiv geworden. Und du auch. Du hättest dich hinreißen lassen, ihr hättet euch gestritten. Ach, es wäre nicht das erste Mal gewesen. Mag sein, aber diesmal war es etwas anderes. Als du mir am Samstag früh am Telefon sagtest, dass du abends zu ihm gehen wolltest, da bekam ich es mit der Angst zu tun. Du bekamst Angst? Wovor? Ich wollte eigentlich nicht mit dir darüber sprechen, aber... Ja. Du weißt, Dr. Béranger ist ein alter Freund von uns. Ich habe seine Geheimnistuerei von Anfang an durchschaut. Aha. Ich verstehe. Ja, André. Ich dachte... Ich könnte später noch einmal in Ruhe mit ihm sprechen, könnte ihm begreiflich machen, dass du ihm wirklich verziehen hattest, dass er wieder zu uns ins Haus könnte. Wir hätten so glücklich miteinander werden können. Alle drei. Mart. Michel wäre nie wieder zu uns gekommen, um hier zu leben. Aber du hast mir doch gesagt... Ja, ich habe dir gesagt, ich wäre bereit zu vergessen, was er getan hat. Ich habe dir das gesagt, ja, weil ich sah, wie du dich quältest, wie unglücklich du warst und weil ich hoffte, dir damit Gutes zu tun. In Wirklichkeit aber war zwischen Michel und mir keine Versöhnung möglich. Warum denn nicht? Warum denn nicht, André? Ich will versuchen, es dir zu erklären. Wir leben jetzt seit 20 Jahren hier, Mart. In diesen 20 Jahren haben die Leute mich gründlich kennengelernt. Ich habe ihre Heiratsverträge aufgesetzt. Ich habe ihre Erbschaftssachen geregelt. Ich habe als Richter fungiert bei ihren Streitigkeiten. Ich habe sie beraten. Ich habe ihnen geholfen. Sie schenken mir ihr Vertrauen. Sie erzählen mir alle ihre kleinen Geschichten. Ja, ich weiß, du bist sehr beliebt, man verehrt dich. Ja, man verehrt mich, man verlässt sich auf mich. Also habe ich mich gefragt, was geschehen würde, wenn ich nicht mehr da bin. Bitte sprich nicht davon. Im Gegenteil, Mart, wir müssen darüber sprechen. Dieser verdammte Schwätzer von Dr. Béranger wird dir ja gesagt haben, dass man bei... einem weiteren Anfall... Nichts deutet darauf hin, dass du einen haben wirst. Sagen wir lieber, es lässt sich nicht vorhersehen, wann er eintritt. Aber das kann doch nicht der Grund sein, warum du Michelle nicht hier bei uns haben wolltest. Doch, meine arme Marthe. Vor dem Gesetz war Michelle mein Sohn. Er hätte mich also beerbt, was nicht bedeutet, dass er damit auch meine Praxis übernommen hätte. Denn die Anwaltskammer hätte ihm sicher das unvermeidliche Leumundszeugnis verweigern müssen. Aber du weißt, wie die Dinge laufen. Es würde Monate gebraucht haben, bevor die Kammer ihren Spruch fällt. Und was weiter? Na, stell dir bitte einmal vor, was sich abgespielt hätte, wenn mir plötzlich etwas zugestoßen wäre und Michelle sich in meinem Anwaltsbüro niedergelassen hätte. Meine Klienten, die mit der Zeit unsere Freunde geworden sind, die Gautiers, die Desmoulins, die Catillons, all diese Leute hätten ohne weiteres Vertrauen zu ihm gehabt. Er war ja der Sohn von Jasseron. Er hatte Jura studiert. Keiner hätte sich darum gekümmert, ob er als Anwalt zugelassen ist oder nicht. Sie hätten sich Rat bei ihm geholt, sie hätten ihm ihr Geld anvertraut, damit er es zinsbringend anlegt. Ja, bist du dir klar darüber, was das bedeutet? Kannst du dir ausmalen, was passiert wäre? Nichts Unrechtes. Michelle wäre nicht mehr der gleiche gewesen wie früher. Michelle war schlecht. Nein! Doch durch und durch. Von Grund auf schlecht. Es tut mir weh. Bitte, Marthe, höre mich an. Du musst wissen, wer Michelle war, wer er in Wirklichkeit war. Heute Morgen hat mich der Inspektor gefragt, ob ich wüsste, woher seine Einkünfte stammten. Ich vermute, er hat dir die gleiche Frage gestellt. Ja. Dann hast du ihm auch von den Schecks erzählt, die du ihm ab und zu geschickt hast, nicht wahr? Du wusstest davon? Ich habe es immer vermutet. Oh, bitte lass mich dir erklären, André, ich... Es gibt nichts zu erklären, das war nur natürlich. An deiner Stelle hätte ich ebenso gehandelt. Aber wenn die Polizei näher hinsieht, wird sie feststellen, dass er noch einen anderen Scheck bekam, regelmäßig, Monat für Monat. Noch einen Scheck? Ja, mit meiner Unterschrift. Du hast ihm Geld geschickt? Ich habe gehofft, es würde mir erspart bleiben, mit dir davon zu sprechen. Aber nun, als er im September hier war, der Streit, den du gehört hast, es war wirklich ein Streit. Er wollte zurückkommen, sich hier niederlassen, eine Position in der Gegend suchen. Ich habe mich dem widersetzt. Daraufhin willigte er ein, wieder nach Paris zu gehen. Unter der Bedingung, dass er dort anständig leben könnte. Das ist der Ausdruck, den er benutzt hat. Und dieses anständig hatte für ihn einen festen Preis. Einen Preis, den er von mir verlangt hat. André, das ist nicht wahr. Er war maßvoll, wenn man so sagen will. 2000 Franc im Monat, das war keine übertriebene Forderung. Und du bist darauf eingegangen? Ich hatte keine Wahl. Wenn ich mich weigerte, erklärte er mir, würde jedermann hier erfahren, dass er, Michel Jasseron, ein Vorstrafenregister besaß. Dafür wollte er sorgen. Das Leben wäre unerträglich geworden. Wir hätten fortziehen müssen. Und in unserem Alter fängt man nicht noch einmal von vorne an. Ja, jetzt begreife ich. Aus welchem Grunde wolltest du ihn denn aber am Samstag sehen? Ich hatte die Absicht, ihm eine Art Vergleich vorzuschlagen. Ich wollte ihm eine Rente aussetzen. Sein Leben lang hätte er mit festen Bezügen rechnen können, recht beträchtlichen sogar, unter der Bedingung, dass er Frankreich endgültig verlässt, dass er nie wieder zurückkommt, unter gar keinen Umständen, auch nicht nach meinem Abtreten. Ich bin sicher, er wäre darauf eingegangen. André, die Polizei. Glaubst du, sie könnte erfahren, dass Michel dass du ihm Geld schicktest? Wenn sie in seine Bankauszüge Einsicht nimmt, wird man mir die Frage stellen. Was wirst du ihnen sagen? Ich werde versuchen, eine Erklärung zu finden. Aber es ist nicht leicht, mit 61 Jahren das Lügen zu lernen. Du hättest deine Fahrt nach Paris nicht erwähnen sollen. Ach, es war besser so. Jetzt wissen Sie, dass ich dort war und dass ich allein dort war, ohne dich. Sie werden nicht darauf kommen, dass du ebenfalls allein hingefahren sein könntest. Was kann das schon ausmachen? Ich habe dir bereits gesagt, ich wünsche nicht, dass du in die ganze Sache hineingezogen wirst. Hauptsache, sie erfahren nicht, dass du zu Michel gefahren bist. Du gehst? Ja, ich gehe zu Castillon. Zum ersten Mal in meinem Leben komme ich zu einer Verabredung. Eine Stunde zu spät. André! Ja? Samstagabend. Hast du ihn da gesehen? Nein, Martin. Ich habe an seine Tür geklopft. Niemand hat sich gemeldet. Oh. Hallo? Bitte geben Sie mir 43112. Hallo? Hallo? Hotel de la Gare? Guten Tag, Mademoiselle. Ich möchte mit jemandem sprechen, dessen Namen ich nicht kenne. Einen Herrn, der vor einer Weile zu Ihnen gekommen ist. Er hat bestimmt mit Lille oder Paris telefoniert. Ganz recht dunkel, ziemlich groß. Ja, ja, ich danke Ihnen, Mademoiselle. Oh, hallo? Madame Chasseron am Apparat. Oh, ja, ich fürchtete schon, Sie seien fort, ja. Ja, ja, es sind mir ein paar Dinge wieder eingefallen, die ich Ihnen vielleicht erzählen sollte. Sie kommen sofort? Ja, ja, ich erwarte Sie. Bitte nehmen Sie Platz, Monsieur. Danke, Madame. Ich hoffe, mein Anruf hat Ihnen keine Ungelegenheiten gemacht. Och, nicht im geringsten, Madame. Ich wäre sowieso vor meiner Abreise noch mal hergekommen. Ach. Einer Klarstellung wegen, um die ich Ihren Gatten bitten muss. Ist er da? Nein, er ist bei einem Klienten. Mhm. Na ja, dann suche ich ihn nachher in sein Büro auf. Ich höre also, Madame. Sie hören was? Sie wollten mich sprechen. Ehrlich gesagt, vielleicht ist es gar nicht der Mühe wert, Sie zu belästigen. Na, das würde ich am besten selbst beurteilen. Worum handelt es sich? Ja, also Folgendes. Sie hatten vorhin unter anderem auch nach dem Einkommen gefragt, über das mein Sohn verfügte. Mhm. Im Augenblick war ich in Verlegenheit. Ich wusste nicht, was ich antworten sollte. Ich habe nicht weiter nachgedacht. Ich habe Ihnen nicht die Wahrheit gesagt. Nein? Nein. Ich habe behauptet, ich hätte ihm nur von Zeit zu Zeit etwas Geld geschickt. Das ist nicht wahr. Tatsächlich bekam er von mir jeden Monat einen Scheck. Ach. Einen ganz ansehnlichen Scheck. Wie hoch? Über 2000 Francs. Ich nehme Ihre Erklärung zur Kenntnis, obwohl sie kaum noch ins Gewicht fällt. Ich habe mit meinen Kollegen in Paris telefoniert. Sie haben inzwischen eine Zeugenaussage aufgenommen, die uns in eine andere Richtung weist. Eine Zeugenaussage? Der Inhaber eines Cafés hat sich heute früh der Kriminalabteilung gestellt. Sein Lokal liegt im Wohnhaus ihres Sohnes direkt gegenüber und sie kannten sich gut. Was hat er gesagt? Letzten Samstagnachmittag gegen 5:30 ist Michel Chasseron in sein Café gekommen, um zu telefonieren. Das Gespräch dauerte ziemlich lange. Als er wieder aus der Kabine kam, wechselte er ein paar Worte mit dem Chef. Dann wandte er sich zur Straße um und stieß einen Überraschungspfiff aus. Er zeigte auf einen Wagen, der am Trottoir parkte, und fragte, ob der schon lange dort stünde. Der Chef konnte es nicht sagen, hatte nicht darauf geachtet. Daraufhin erklärte ihr Sohn, ich muss schnell nach Hause, da wartet bestimmt jemand vor meiner Tür auf mich. Interessant. Ja, nicht wahr? Aber warten Sie, wie es weitergeht. Gegen 5:45 ging der Kaffeebesitzer eine Besorgung machen und der Wagen stand immer noch da. 3/4 Stunden später. Und? Im Wagen saß niemand. Der Zeuge hat sich instinktiv die Zulassungsnummer aufgeschrieben. Wir haben den Wagen identifiziert. Es war Ihr Wagen. Oder vielmehr der Wagen Ihres Mannes. Der Wagen meines Mannes? Aber das ist doch ganz unmöglich. Warum denn, Madame? Er war mit dem Zug gefahren. Wirklich? Ja. Er fährt nicht gern in Paris mit seinem Wagen. Die Verkehrsstauungen, die Einbahnstraßen übrigens. Fragen Sie ihn doch selbst. Er wird es Ihnen bestätigen. Ich frage mich, inwieweit man den Versicherungen des Herrn Rechtsanwalt Jasseron Glauben schenken kann. Monsieur! Sehen wir doch den Dingen ins Gesicht, Madame. Es gibt viele Widersprüche in allem, was Ihr Mann mir gesagt hat. Seine Erinnerungslücken, das heißt, was er Erinnerungslücken nennt, sind recht zahlreich. Und schon dadurch verdächtig. Verdächtig? Darf ich Sie daran erinnern, dass Ihr Mann mir zunächst versicherte, er habe seinen Sohn seit 3 Jahren nicht gesehen? Er hatte den Besuch im September vergessen. Wie er auch den Streit mit seinem Sohn vergessen hatte. Sie haben sich nicht gestritten. Ich glaubte es nur, weil ich laute Stimmen hörte. Aber ich habe mich getäuscht. Ah, da ist auch noch diese Fahrt nach Paris. Letzten Samstag, die zu erwähnen, er auch wieder vergessen hat. Eben, der beste Beweis für sein gutes Gewissen. Ich verstehe nicht. Hören Sie, Monsieur, wer hat Ihnen denn freimütig von seiner Fahrt erzählt? Doch mein Mann selbst. Würde er sich irgendwie schuldig gefühlt haben, hätte er geschwiegen. Ich erkläre Ihnen noch einmal, das ist der beste Beweis für sein gutes Gewissen. Da bin ich nicht so sicher. Vielleicht war er der Meinung, dass wir früher oder später doch dahinter kommen würden. Und dann verstehe ich sein Verhalten. Der Angriff ist noch immer die beste Verteidigung. Glauben Sie, mein Mann hat es nötig, sich zu verteidigen? Ach, Madame, die Polizei liebt Zufälle nicht besonders. Sie glaubt nicht an sie. Nun wissen wir aber, dass Herr Rechtsanwalt Jasseron am Samstag zur Zeit des Mordes in Paris war. Wir wissen auch, dass Michel Jasseron nicht sein leiblicher Sohn war. Wir wissen, dass Ihr Mann, er selbst hat es mir ja gesagt, der Meinung war, die Seitensprünge des jungen Mannes würden seinen Ruf, seine gesellschaftliche Position in ihrer Kleinstadt gefährden. Und dann auch noch der Wagen. Nach der Analyse des Gerichtsmediziners ist der Mord zwischen 6 und 8 Uhr abends begangen worden. Der Wagen Ihres Mannes stand noch um 17:45 vor dem Haus Ihres Sohnes. Das ist eine unumstößliche, bewiesene Tatsache. Ja, ja, Monsieur, das ist eine Tatsache. Ich will Sie gar nicht leugnen. Das freut mich. Aber es war nicht mein Mann, der den Wagen gefahren hat. Nein, wer denn? Ich. Sie, Madame? Ja. Ja, ich. Ich wollte meinen Sohn sprechen. Ich bin gleich nach dem Mittagessen hier aufgebrochen und war um 10 Uhr abends wieder zurück. Am gleichen Abend? Und warum ist Ihr Mann, wenn Ihre Angaben stimmen, erst am Sonntagmorgen wieder nach Hause gekommen? Er hätte doch mit Ihnen zusammen zurückfahren können. Er wusste nichts von meinem Ausflug. Aha. Noch etwas, was Sie hinter dem Rücken Ihres Mannes gemacht haben. Wie die Briefe an Ihren Sohn und das Geld, das Sie ihm schickten. Ich würdige durchaus Ihre Gesinnung, Madame, die sie veranlasst, sich so zu verhalten, wie sie es in diesem Augenblick tun. Sie lieben ihren Mann, sie versuchen ihn zu schützen. Darum haben sie sich das ausgedacht. Ich schwöre Ihnen, es ist wahr. Ich habe den Wagen benutzt, nicht André. Können Sie das beweisen? Hat jemand Sie in Paris gesehen? Ich weiß nicht, ich war allein mit Michel. Und glücklicherweise kann er es nicht mehr bezeugen. Haben Sie unterwegs Benzin getankt? Nein, der Tank war voll. Das reichte für die Hin- und Rückfahrt. Haben Sie mit irgendjemandem über Ihren Plan gesprochen? Nein. Kurzum, niemand wusste etwas über Ihre Absicht, nach Paris zu fahren. Und es gibt auch keinen Zeugen dafür, dass Sie dort waren. Ist das richtig? Ja, aber ich war Samstagnachmittag in Paris. Ich war da. Zu welchem Zweck? Ich sagte Ihnen schon, ich wollte meinen Sohn besuchen. Warum? Ich wollte mit ihm sprechen über etwas Bestimmtes. Über was? Nun, Madame, worüber haben Sie mit Ihrem Sohn fast eine Stunde lang gesprochen? Ich wollte ihn bitten. Worum wollten Sie ihn bitten? Fortzugehen. Fortzugehen? Wohin? Egal wohin. Ich wollte, dass mein Mann ihn nicht antrifft. Warum? Mein Mann ist krank, Monsieur, sehr krank. Die Ärzte haben ihm nahegelegt, jede Aufregung zu vermeiden. Ihr Mann wollte seinen Sohn treffen, um sich mit ihm auszusöhnen. Ich verstehe gar nicht, warum die Unterhaltung ihn so hätte aufregen sollen, dass seine Gesundheit darunter leidet. Also seien Sie nicht halsstarrig, Madame. Ihr Verhalten ist sehr rührend, aber auf die Dauer wird es ein bisschen lächerlich. Ich verstehe sehr gut. Nichts verstehen Sie. Überhaupt nichts. Nein. Also gut. Dann fassen wir die Situation zusammen. Seit 3 Jahren sind Sie unglücklich. Sie leiden unter der Trennung von Ihrem einzigen Sohn. Plötzlich beschließt Rechtsanwalt Jasseron, beeindruckt von Ihrem Kummer, dem Zerwürfnis mit Michel ein Ende zu setzen und dem Jungen sein Haus wieder zu öffnen. Daraufhin eilen Sie zu Ihrem Sohn und flehen ihn geradezu an, nicht da zu sein, wenn sein Stiefvater käme. Kurzum, Sie tun alles, um eine Aussöhnung zu verhindern, die Sie doch sehnlichst herbeiwünschten. So war's doch. Die Dinge liegen nicht so einfach, wie es den Anschein hat. Nicht? Na, dann seien Sie so nett und erklären Sie mir den Zusammenhang. Na. Also hören Sie, Madame, das Ganze ist doch nichts als reine Erfindung. Geben Sie es doch zu. möchte nur wissen, aus welchem Grunde Sie mich angerufen und hergebeten haben. Offenbar doch alleine der Absicht, mich irrezuführen. Sie irrezuführen? Sie haben mir die Geschichte von den bewussten 2000 Francs erzählt, die Sie jeden Monat an Ihren Sohn schickten, aber ich frage mich ernsthaft, ob diese Schecks existiert haben oder ob sie nicht auch zu Ihrem Plan gehören, mit dem Sie Ihren Mann schützen wollen. Sie sind unausstehlich. Ich versuche gar nicht, meinen Mann zu schützen. Ich bin wirklich am Samstag in Paris gewesen. Und Sie schickten wirklich jeden Monat 2000 Francs an Ihren Sohn? Ja. Und warum haben Sie mir das nicht von vornherein erzählt, als ich Sie danach fragte? Ach, schweigen Sie! Lassen Sie mich doch in Ruhe, ich kann nicht mehr. Vielleicht ist es übrigens doch wahr, aber dann frage ich mich, 2000 Francs, das ist ein großer Betrag. Besonders, wenn man seinem Mann nichts davon sagen kann. Das muss für Sie nicht leicht gewesen sein. Und doch haben Sie ihm das Geld regelmäßig geschickt. Monat für Monat. Jawohl. Als ob es eine Schuld wäre. Ein Zwang. Wissen Sie, woran ich denke, Madame? Nein, es ist mir auch gleich. Dieser Scheck, den Sie zu einem bestimmten Termin schicken mussten und von dem Sie zuerst nicht sprechen wollten, das bringt mich auf den Gedanken an eine Erpressung. Eine Erpressung? Ja. Michel? Sie sind verrückt. Ich fürchte, nein. Im Grunde war Ihr Sohn keine sehr rühmliche Persönlichkeit und sein Ehrgefühl... Sie sind sich ja gar nicht klar darüber, was Sie sagen. Wenn man ohne jeden Skrupel ist, wie er es war. Aber das ist doch nicht möglich. Ich muss wohl träumen. Sie glauben doch nicht etwa, dass er... Aus welchem Grunde, was sollte ihn denn veranlasst haben, so etwas zu tun? Ich weiß es nicht. Noch nicht. Sehen Sie? Vielleicht... Sie sind sehr viel jünger als Rechtsanwalt Jasseron. Vielleicht gab es in Ihrem Privatleben einen... schwachen Punkt, den Ihr Sohn entdeckt hatte, von dem aber Ihr Mann nichts erfahren sollte? Monsieur! Oh, oh. Nein, ich dulde nicht, dass Sie mich... In diesem Falle ließe sich Ihr überstürzter Abstecher nach Paris sehr gut erklären. Sie mussten um jeden Preis eine Versöhnung verhindern. Ihr Mann hätte ja Ihrem Sohn die Wahrheit entlocken Jetzt können. Jetzt ist es genug, Monsieur. Schweigen Sie. Ihr Sohn war sich über Ihre Verlegenheit klar. Er war entschlossen, die Lage auszunutzen. Der bevorstehende Besuch Ihres Mannes war ein kostbarer Trumpf für ihn. Sie waren in einer verzweifelten Lage, bereit, auf alles einzugehen, damit die Begegnung nicht stattfand. Wahrscheinlich hat er ein sehr hohes Schweigegeld gefordert, eine Summe, die Sie unmöglich aufbringen konnten. Und doch mussten Sie ihn daran hindern zu sprechen. Gleich durch welches Mittel? Wie weit wollen Sie noch gehen? Bis zum Ende. Ihr Sohn besaß eine Pistole. Er zeigte sie gern. Er legte sie oft auf den Tisch neben sich. Sie beschuldigen mich, meinen eigenen Sohn getötet zu haben? Nein, ich halte es nur für nicht unmöglich. Oh, Sie sind widerlich. Widerlich. Wie können Sie auch nur daran denken, was für ein Mensch sind Sie, dass Sie so etwas glauben können? Ein Mensch, der seinem Beruf nachgeht, weiter nichts. Seinem Beruf? Ein Beruf, der Sie verleitet zu denken, eine Mutter wäre fähig, ihr Kind zu töten? Glauben Sie denn an gar nichts? Wenn man mehr als 20 Jahre bei der Polizei verbracht hat, Madame, dann kann man nicht mehr an viel glauben. Ich bedauere Sie, Monsieur. Ich bedauere Sie sehr. Wie? Sie sind hier? Ja, Herr Rechtsanwalt. Ich bin auf Wunsch von Madame Jasseron noch einmal hergekommen. Auf deinen Wunsch, Mart? Du wolltest ihn sprechen, was... Hat das zu bedeuten? Was ist los, Mart? Nichts. Was ist passiert, Inspektor? Bedauere, Herr Rechtsanwalt, meine Verpflichtungen zur Verschwiegenheit. Ich bitte Sie, halten Sie mich nicht zum Narren. Ich finde Sie bei mir, meine Frau ist verstört. Ich verlange Erklärungen. Ja, wenn Sie es verlangen. Madame Jasseron hat mir gestanden, dass sie Geld an ihren Sohn schickte. 2000 Francs im Monat. Mart! Das hast du gesagt? Dann habe ich Madame Jasseron von einer Information Kenntnis gegeben, die ich gerade erhalten hatte. Und zwar welche? Ein Zeuge hat Ihren Wagen vor der Wohnung des Opfers gesehen, Samstag am späten Nachmittag. Meinen Wagen? Doch ganz natürlich. Ich habe Ihnen doch gesagt, dass ich bei Michel war. Ja, gegen 7 Uhr abends. Der Zeuge hat aber Ihren Wagen sehr viel früher gesehen. Andererseits haben Sie mir erklärt, Sie seien sofort wieder weggefahren, während der Wagen fast eine Stunde geparkt war. Schließlich versicherte Madame Jasseron, dass Sie mit dem Zug gefahren sind. Das stimmt nicht. Und ich verstehe nicht. Es ist nutzlos, André. Nutzlos? Was ist nutzlos? Ich habe ihm gesagt, dass ich bei Michel war. Du? Warum hast du davon gesprochen? Du weißt, ich wollte das nicht. Es musste sein, André. Ich versichere dir, es musste sein. Madame Jasserons Erklärung kam mir zuerst etwas verwirrt, etwas widersprüchlich vor. Aber bei einigen Nachdenken habe ich einen logischen Zusammenhang zwischen verschiedenen Einzelheiten entdeckt. Und schließlich... Stell dich still! Was ist denn los? Was bedeutet das alles, Herr Inspektor? Oh, André. André, ich habe ihm gesagt, dass ich Michel daran hindern wollte, dir zu begegnen. Aber er hat mich nicht verstanden. Er glaubt, ich... Oh, mein Gott. Inspektor, das ist nicht wahr. Das ist nicht wahr. Wie? Es kommt mir nicht zu, einen Spruch zu fällen, Herr Rechtsanwalt. Ich muss Madame Jasseron aber bitten, mich nach Lille zu begleiten. Sie! Sie wollen sie verhaften. Ihre Aussagen sind zu wichtig, als dass ich sie allein aufnehmen könnte. Sie müssen im Kommissariat zu Protokoll genommen werden. Ich! Oh, André! André, beruhige dich, ich bitte dich. Das ist Anmaßung. Sie haben kein Recht. André, hör auf. Beruhige dich. Meine Arbeit ist ohne dies mühselig genug, Herr Rechtsanwalt. Machen Sie sie nicht noch schwieriger. Sie haben... streng sachlich zu bleiben und in den Grenzen, die Ihnen für die Unternehmung vorgeschrieben sind, bei den Eltern des Opfers Auskünfte einzuholen. Herr Rechtsanwalt, es wäre besser, wenn Sie sich beruhigen. Ich beschwöre dich, André. Du bist ja nicht klar, in welchem Zustand du bist. Ich kenne das Gesetz. Sie dürfen... Sie kennen das Zivilrecht, aber das Strafgesetzbuch ist Ihnen vielleicht weniger vertraut. Artikel 3 und 6... Seien Sie doch endlich still! Sehen Sie nicht, dass er krank ist? André! André, mein Gott, was kann ich nur tun? Soll ich Dr. Béranger anrufen? Ja, ja. Ja, ich glaube, es wäre besser. Hier. Hallo? Hallo, geben Sie mir 32117, Mademoiselle. Schnell! Dr. Béranger, hier Madame Chasseron. Ja, ja, ja, mein Mann. Es geht ihm nicht gut. Ich bitte Sie, Doktor, kommen Sie sofort. Danke. Sie können sie nicht verhaften. Ich bin dazu verpflichtet. Sie hatte gar keinen Grund, ihn zu töten. Gar keinen, nur ich. Wenn Sie wirklich von der Unschuld Ihrer Frau überzeugt wären, dann hätten Sie doch nicht so große Angst um sie. Haben Sie sich jemals vor sich selbst geschämt, Inspektor? Verstehen Sie mich doch. Sie sind ein Mann des Gesetzes, Sie müssen mich doch verstehen. Ich kann doch gar nicht anders handeln. Es ist doch meine Pflicht. Dr. Béranger ist in 5 Minuten hier, André. Komm. Du musst dich hinlegen, sofort. Ja. Warte. So. Stütz dich auf mich, André. Komm. Kann ich Ihnen helfen? Nein, danke. Inspektor. Ja? Ich möchte eine Erklärung abgeben. Das eilt nicht. Nachher, wenn der Arzt da gewesen ist. Nein, sofort. Meine Frau ist am Samstag nicht in Paris gewesen. Ich hatte den Wagen. Ich war es. Sei still, André. Ich... Komm. Ich... Hallo. Hallo. Ja, geben Sie mir Lille 55-63-60. Ja, die Polizeidirektion. Dringend bitte. Hallo? Ja, bitte verbinden Sie mich mit der Bezirksleitung der Kriminalpolizei. D'Alain? Ja, ich bin's. Ja, hör zu, mein Lieber, ich habe Neuigkeiten in der Sache Chasseron. Warte, lass mich doch ausreden. Was? Was sagst du? Wie, Le Grand hat das eben aus Paris... Aha. Aha. Aha. Ja, das ist... Ist das möglich? Naja, ja, ich hab verstanden, ja, natürlich. Ob mich das freut? Nein. Ja. Ja und nein. Ich erkläre dir später. Ist der Chef da? Ja, nicht nötig. Nein, nein, sag ihm einfach, ich bin heute Abend wieder zurück. Ja, ist richtig so. Wiedersehen. Verdammt. Wie soll ich denen das nur beibringen? Ach, Madame, ich... Gerade wollte ich mit Ihnen sprechen... Wie geht's Ihrem Gatten? Ich habe eine gute Nachricht für Sie. Das heißt, wenn man so sagen darf, ich habe eben erfahren, dass die Kriminalabteilung den Mörder verhaftet hat. Einen gewissen Meligny, von dem ich einem Rechtsanwalt heute früh schon erzählt habe. Er hat ein umfassendes Geständnis abgelegt. Er behauptet, es sei ein Unfall, aber jedenfalls muss ich mich bei Ihnen entschuldigen. Madame. Madame, haben Sie gehört? Haben Sie verstanden, was ich zu Ihnen gesagt habe? Madame? Ach, Ihr Mann. Ist der Arzt da? Er braucht keinen Arzt mehr. Mein Mann ist tot. Chasseron, Rechtsanwalt und Notar sind das Hörspiel gehört vom französischen Autor Alain Franck. Mit der Roselle Schäfer und dem Kurz Horwitz als Ehepaar Chasseron und mit dem Gerd Westphal als Inspektor. Das ist eine SRF-Produktion aus dem Jahr 1968 in der Regie von Robert Bichler.